Elisabeth, mach auf mein Engel, ich dein Mann, sehn mich nach dir, lass mich bei dir sein. Hinter mir liegt ein Tag voll Problemen, Frankreich beginnt mir offen zu drohen. Skandale, die kein Ende nehmen, Staatsbankrott, Krieg und Revolution. Eine Selbstmordwelle, neue Typhuswelle, hilf mir einzuschlafen, so wie ein Schiff im sicheren Hafen, von deiner Zärtlichkeit bewacht und ohne Wunsch für eine Nacht. Nicht warten, sei die Frau, die mich versteht, Elisabeth. Warum gehst du nicht zu deiner Mutter? Sie war dir auch sonst immer lieber. Engel, verschon mich. Was hab ich getan? Du lässt zu, dass Rudolf gequält wird. Rudolf? Gequält? Ich hab alles erfahren. Deine Mutter gab ihn ihren Folterschergen. Sie lässt ihn wie mich zum Kaiser erziehen. Er ist noch zu weich. Ihr wollt ihn zerstören, doch ich werd mir das nicht länger ansehen. Entweder sie oder ich. Ich habe ein förmliches Ultimatum aufgesetzt. Wenn du mich nicht verlieren willst, erfüll es. Ich möchte selbst über die Erziehung meiner Kinder bestimmen. Und von nun an will ich entscheiden, was ich tue und lasse. Lies mein Schreiben und entscheide dich. Für deine Mutter oder mich. Und jetzt lass mich allein. Sei nicht verzweifelt, ruh dich aus in meinem Arm, ich will dich trösten. Flieh und du wirst frei sein und alles Kämpfen wird vorbei sein. Ich führ dich fort, das Raum und Zeit in eine bessere Welt.